Vor ein paar Wochen traf ich sie und war sofort verliebt wie nie. Ich hatte Glück, sie sprach mich an. Ich heiße Dirty, junger Mann. Abend war zu weit, von vielen Wein schon total breit. Fing sie auf einmal an zu blasen. Ich konnte mein Glück ja gar nicht fassen. Dirty, dirty, cheese and monkey. Dirty, dirty, wenn absaugen. Dirty, dirty, wachs in Schweiß. Dirty, du machst mich so heiß. Die Dirty ist eine klasse Frau. Was mir gefällt, weiß sie genau. Sie ist nicht hübsch und ziemlich fett. Dafür geht sie ab im Bett. Dirty, dirty, Knollen, Nase. Dirty, dirty, Hände bis Blase. Dirty, dirty, Fett im Haar.